Labor für Entrepreneurship. Zu Gast heute Professor Ulrich Weinberg aus dem Hasso-Plattner-Institut. Das sagt uns was in Berlin. Und da gibt es eine School of Design Thinking. Das sagt uns vielleicht noch nicht so viel. Und darüber wollen wir heute sprechen. Was wird da gemacht? Was ist der neue Ansatz? Was können wir damit tun? Wie können wir als Gründer davon lernen? Mit welchen Methoden arbeiten Sie, wenn Sie Ideen ausarbeiten, Konzepte ausarbeiten? Vielleicht so als Eingangsfrage, diese School of Design Thinking, was macht die genau? Was ist das Konzept? Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier. Ich finde das ganz toll, dass wir die School of Design Thinking hier vorstellen können, denn es ist in der Tat so, dass überall, fast überall, wo ich hinkomme, vielleicht ein, zwei, drei Menschen von Design Thinking überhaupt noch was gehört haben, es aber mittlerweile als Bewegung quasi sich um den Globus so weit ausgebreitet hat, dass man im Internet schon jede Menge dazu findet. Ja. Was wir machen, ist inspiriert von Aktivitäten, die vor 5 Jahren in Stanford diverse Professoren gestartet haben. Die haben sich nämlich überlegt, was wird passieren, wenn wir Studierende aus verschiedenen Disziplinen, aus verschiedenen Fachbereichen zusammenholen in einem neuen Fachbereich, den wir erstmal ganz offen mit D-School bezeichnen, so haben sie das genannt, also D.School, und denen keinen inhaltlichen Fokus geben, sondern die einzige Aufgabe ist, neue Ideen zu entwickeln. Die gedankliche Triebkraft dahinter war zu sagen, wir fokussieren uns zurzeit bei der Lösung von Problemen sehr, sehr stark auf die Expertise von Einzelnen. Wir gucken uns an, was Einzelne in ihren Bereichen können, setzen auf die Expertise, und wir sind gerade in Hochschulen weniger trainiert auf das Zusammenführen unterschiedlicher Kompetenzen. Die Kollegen in Stanford, das waren Professoren aus dem Maschinenbau, aus der Informatik, aus Wirtschaftswissenschaften, aus dem Design vor allen Dingen, die haben festgestellt, dass im Team, in dem Zusammenwirken von verschiedenen Disziplinen, von Studierenden, die schon relativ weit fortgeschritten sind, dass da viel schneller und viel effizienter gute Ideen entwickelt werden können, vor allen Dingen gute Lösungen für komplexe Probleme. Und die haben das versucht, die haben gesagt, diese Art von Studiengang ist eigentlich ganz einfach vom Konzept. Wir legen nämlich einfach was quer zu allem und holen uns Studierende aus allen verschiedenen Bereichen. Aber komischerweise gibt es das so gut wie gar nicht. Ja, also es wird viel darüber gesprochen, dass wir interdisziplinär oder transdisziplinär zusammenarbeiten oder multidisziplinär, aber es wird wenig praktiziert, außer in vielleicht kleinen Zweier-, Dreier-Konstellationen. Aber ganz radikal zu sagen, wir öffnen uns mal für alle Studiengänge, das war ein komplett neuer Ansatz. Und wir haben angefangen in kleinen Baracken auf dem Stanford Campus, weil das war ja so eine halbwegs illegale Aktion auf einer altehrwürdigen amerikanischen Hochschule. Eine School zu gründen heißt, man muss durch ein langes Application Procedure laufen und mit vielen, vielen Leuten reden. Wie gesagt, das sparen wir uns einfach. Wir glauben an die Idee, wir glauben, dass das richtig ist, und wir machen das jetzt mal. Und die hatten das Glück, dass Hasso Plattner, der Mitgründer von SAP, auch eine seiner Entwicklungsaktivitäten in Palo Alto hat von SAP und selbst engen Kontakt hat zu Stanford und das ziemlich früh entdeckt hat, was sie da machen, und völlig begeistert war und dann gesagt hat, liebe Leute, das ist toll, ihr seid zwar jetzt in Baracken, aber die Idee ist klasse und ich gebe euch jetzt Geld. Und das hat diese Professoren dann ziemlich schnell in eine Position katapultiert, dass sie mehr als 20 Studenten haben konnten. Und als ich dann 2007 drüben war, waren es, glaube ich, 70 oder 80 Studenten. Und da waren es schon nicht mehr Baracken, sondern da war es schon eine nette Etage in einem größeren Haus auf dem Stanford Campus. Und mittlerweile ist es so, also jetzt vor drei oder vier Wochen ist das neue Gebäude der D-School in Stanford eingeweiht worden mit ungefähr 400, 500 Studierenden. Und jetzt ist diese neue Einrichtung da zu einem der Thinktanks auf dem Stanford Campus geworden. Natürlich voll akzeptiert, ein Teil des ganz normalen Campus-Systems, allerdings eben nicht akkreditiert in dem Sinne, dass man sagt, das ist jetzt eine ganz offizielle School, sondern man hat genau diesen Off-Status, weiter leben lassen, ja, mit dem, natürlich mit dem Rückenwind von Hasso Plattner, mit dem Privatinvestment. Ich glaube, ansonsten wäre das sehr schwierig gewesen. Und ja, das ist unser Blueprint gewesen sozusagen. Als ich 2007 den Auftrag gekriegt habe, diese Idee nach Deutschland zu transferieren, dann war es eben schon 2 Jahre alt und man kriegte schon ein Gespür dafür, was da drüben gewachsen ist. Und jetzt sind wir hier 2010 im dritten Jahr der D-School in Potsdam und wir haben ein ganz ähnliches Konzept. Klar, also wir haben uns orientiert an dem, was da die Stanford-Kollegen entwickelt haben, vor allen Dingen auch aufgebaut auf dem Erfahrungspotenzial, weil was die gemacht haben, ist ja sehr experimentell gewesen. Ja. Die konnten nirgendwo fragen, wie macht man sowas, ja? Wie macht man so einen radikalen Studiengang, der quer zu allem liegt, sondern die haben es einfach getan, ausprobiert und ähnlich wie Sie damals erfolgreich gestartet. Sagen Sie, die Betonung liegt auf Studiengang, höre ich heraus, weil interdisziplinäres Arbeiten ist ja so nicht neu. Ich erinnere mich, Bielefeld, Reformuniversität, ja. 1972, 75, großes Institut für interdisziplinäres Arbeiten. Also die Idee der Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität ist eigentlich nicht neu. Was war das Besondere, was diese Professoren bewogen hat, so guerillahaft an einer altehrwürdigen Universität so etwas zu tun, was ja im Konzept nicht völlig neu scheint, aber vielleicht doch ist? Ja, es ist, also die Gedanken selber da im Hintergrund sind so neu nicht. Also David Kelly, einer der Gründer der D-School, gleichzeitig Gründer von IDEO, einer relativ bekannten Agentur, die sich gerade im Innovationssektor ziemlich einen Namen gemacht hat, die erste Apple-Maus entwickelt, die erste Microsoft-Maus vor 25, 30 Jahren. Die arbeiten als Company schon seit langem nach diesen Prinzipien. Und David Kelly, gleichzeitig Professor in Stanford eben für Industriedesign und Starter der D-School, hat lange nach einer Begrifflichkeit gesucht, die einigermaßen passt für das, was er macht. Ja, und hat verschiedene Sachen, Innovation, Design, Creation, alles Mögliche ausprobiert und ist dann letzten Endes mit dem Begriff Design Thinking so in die Hochschulwelt, aber auch in die Presse, in der Öffentlichkeit so eingestiegen, dass er gesagt hat, das ist es, das trifft das eigentlich ganz gut. Eben das Denken wie Designer. Und das ist vielleicht auch das Besondere, dass im Unterschied zu den anderen Ansätzen, die wir jetzt kennen, ich würde mal sagen, also meine Aufgabe war 2007 dahin zu fahren und anzuschauen, was machen die da eigentlich, weil es gab kein Buch zum Thema Design Thinking, es gab nicht die große Literatur, nach der man vorgehen konnte, sondern man musste da wirklich eintauchen, sich das anschauen und rauskriegen, was macht diesen Spirit aus, was ist das, was eigentlich Spannende und Neue. Und das habe ich da mehrere Wochen lang versucht und schon am ersten Tag hatte ich den Eindruck, die Leute machen hier etwas anders und total richtig. Es fühlt sich völlig richtig an, da reinzugehen, sich da die Studenten anzugucken, die Lehrenden anzugucken. Und ich habe ja selber einen Kreativ-Background, kann man sagen. Ich habe Kunst und Malerei studiert, Design studiert und habe jahrelang Computerspiele entwickelt mit meiner Company, war dann in der Filmhochschule in Babelsberg, 13 Jahre lang Professor für Computeranimation. Also habe in diese Bereiche reingeguckt und hatte das Gefühl, ich habe fast alles erlebt, was Kreativität ausmacht, also alle Ambiente erlebt, in denen man kreativ sein kann und war dann doch ziemlich überrascht zu erleben, was da abgeht. Also welche Art von Begeisterung bei den Studenten zu spüren war, die ich so aus den Kontexten, die ich bisher erlebt hatte, nicht kannte. Und dann habe ich versucht rauszukriegen, was sind die Kernelemente, also was macht das, ist das, was die da machen. Ja. Ja. Und habe 3 Dinge gefunden, die extrem wichtig sind, die ich dann auch mitgebracht habe. Das eine ist eben dieser Fokus auf gemischte Teams, das Fokussieren nicht so sehr auf die Expertise, wenn ich ein Problem habe, nicht nur den Experten, den ich vermute für dieses Problem, dass der Experte ist, den zu befragen, sondern möglicherweise jemand, der komplett off ist, also der gar nicht der nichts zu tun hat mit dieser Thematik, und dann vielleicht 3 oder 4 andere zu dem Thema zu befragen. Also das ist das eine, eben diese komplette Offenheit, was die Disziplinen angeht. Das zweite ist, diesen Prozess, den ich wahrnehmen konnte, so bruchstückhaft, das habe ich mir aber dann, da muss ich halt mit vielen Leuten reden, um rauszukriegen, wie gehen die an Probleme ran, und das ist eben dieses, wie ein Designer an ein Problem rangeht, nämlich erst tief eintauchen, das sind nur 6 Schritte, die wir immer durchlaufen, tief eintauchen in die Fragestellung, die richtige Frage richtig stellen erstmal, dann rausgehen und beobachten, mit Menschen reden, also nicht nur einfach Bücher lesen, Webseiten angucken, sondern mit Menschen reden, die in dieser Problemzone sind, in dem ich mich jetzt gerade bewege, in der ich mich gerade bewege. Ich nehme mir vielleicht mal ein Beispiel, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Unsere Studenten sind gerade in der Schlussphase. Diese Woche sind die Abschlussveranstaltungen für unseren 6-Wochen-Projekten und den 12-Wochen-Projekten. Ich nehme vielleicht einmal aus den 6-Wochen-Projekten ein Beispiel, das finde ich immer ganz gut, was sich mit der Problematik von geistig behinderten Jugendlichen beschäftigt. Da haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man geistig behinderten Jugendlichen im öffentlichen Raum helfen, dass sie sich einfacher, leichter, autonom bewegen. Ja? Also wir haben, alle kennen für Körperbehinderte, die Hilfen, die wir haben, die die Gesellschaft eingerichtet hat, abgesenkte Bürgersteige für Rollstuhlfahrer, die Tutorampeln für blinde Menschen. Und für geistig Behinderte gibt es da kein Äquivalent. Ja, was kann man da tun? Ja, und diese Frage haben wir erstmal versucht uns zu stellen, gemeinsam mit den Betroffenen, gemeinsam mit einer Einrichtung auch, die sich mit der Weiterbildung von geistig Behinderten beschäftigt. Dann haben wir diese Menschen beobachtet, also die Studenten sind raus, gemeinsam mit geistig Behinderten in deren Leben eingestiegen, sind morgens von den Eltern in die Schule gefahren und so weiter, haben den tagsüber begleitet und haben begriffen und versucht wirklich sehr intensiv rauszukriegen, eben wo sind die Schwachstellen, wo könnte man da was tun. Und dann kommt unser dritter Punkt, wo wir versuchen, das alles zusammenzufassen, was wir erfahren haben, ohne bisher auch ohne überhaupt an irgendeine Lösung zu denken, sondern nur zu fokussieren, alles, was wir an Videoaufnahmen, also wir gehen raus, wir zeichnen das alles auf, wir dokumentieren das, wir schreiben viel, wir sprechen mit den Leuten natürlich, aber wir führen eben nicht nur Interviews, sondern wir beobachten sehr stark, was die Menschen machen, was, wie sie sich verhalten, wie sie untereinander miteinander umgehen. Und das führen wir dann zusammen, wir nennen das The Point of View in dem dritten Schritt, und erst dann schalten wir quasi unsere Lösungsengine im Hirn an. Und wir, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das unseren Studenten auch sagen, dass die Hälfte der Zeit, die wir verbringen mit dem Beschäftigen mit dieser Problematik, verbringen wir damit, dass wir nicht über Lösungen nachdenken, sondern über die Fragestellung und sehr tief eintauchen in dieses ganze Problemumfeld. Und das Thema geistig Behinderte finde ich insofern ein ganz tolles Beispiel, weil das für unsere Studenten immer, wir haben das jetzt schon im dritten Jahr, machen wir Projekte der Art, weil das für unsere Studenten wirklich der krasse User-Fall ist, sozusagen, also der Extrem-User, auf den man sich einlassen muss. Ansonsten hat man gar keine Chance, irgendetwas richtig zu machen mit den Menschen. Und man hat gar keine Chance, von sich selbst her zu schließen. Man muss versuchen rauszukriegen, was hat dieser Mensch für ein Problem. Ja? Also was hat er für ein geistiges Problem und was ist dann das Problem, was daraus folgt. Und das macht es viel, viel offensichtlicher, als wenn ich mich mit ganz normalen Menschen beschäftige und mit deren Problemen. Aber das ist eben ein Projekt von ganz vielen, ja, nur als Beispiel. Und dann kommen die 3 Schritte, die zur Lösung führen. Und das fängt damit an, dass wir sagen, wir starten den sogenannten Ideation-Prozess. Da ziehen wir quasi die Stöpsel und sagen so, jetzt könnt ihr drüber nachdenken. Wenn die ersten 3 Schritte erledigt sind, wenn man ganz viel Material hat, das ist in der Regel auch so ein Momentum, wo die Studenten auch ziemlich down sind, ja, weil die sind, wir nennen das der informative Overflow sozusagen. Also die haben so viel Informationen gesammelt, die starten mit einem unglaublichen Enthusiasmus, kriegen dann mit, oh, das Problemfeld ist extrem groß, haben aber ganz viele Informationen gesammelt und haben das zusammengeführt und sind dann völlig erschöpft, also sind irgendwo in einem Moment, wo sie sagen, jetzt haben sie begriffen, dass das wirklich ein Problem ist. Ja. Und wenn man dann aber den sagt, okay, jetzt über Lösungen nachdenken, dann sprudelt das quasi aus diesem Team, aus dieser Teamkonstellation einfach nur so raus. Ja. Und das ist auch der kürzeste Moment, das dauert vielleicht eine Stunde oder anderthalb, dann sind unsere Wände voll mit Post-it-Notes und mit Ideen. 150, 200 Ideen entstehen da. Und daraus werden dann immer ein paar ausgewählt, die, von denen wir sagen, das sind jetzt die Tops, oder die Gruppe sagt das, die wählt die aus. Und dann setzen wir das, was Designer eben tun. Wir setzen diese zwei oder drei Ideen prototypisch um. Das heißt, wenn es ein Produkt ist, bauen wir das. Wenn es ein Service ist, spielen wir das. Diese Teams können ja kleine Szenen spielen, das ist gar kein Problem. Das sind die zwar alle nicht trainiert, aber dieses Ambiente, das wir geschaffen haben, führt dazu, dass da eine Offenheit da ist. Und dann kommt der letzte Punkt, das Testing, wo wir das Ganze dann den Menschen vorstellen, für die wir es konzipiert haben, und kriegen dann natürlich Feedback. Und das durchlaufen wir mehrere Male, diese sechs Punkte. Und das ist der Teil 2 dieser drei wesentlichen Kernelemente, die ich versucht habe oder die ich entdeckt habe da. Und das dritte große Momentum ist der Space, ist der Raum. Ähnlich wie Sie das hier machen, eben einen speziellen Raum gestalten mit den Gerätschaften, also mit den Props und Dingen, die ihre Geschichte ausmachen. So ist es bei uns ähnlich. Also wir legen ganz großen Wert darauf. Also dabei wird ganz wenig nachgedacht, auch im Unternehmen. Ja. Wie sieht das Ambiente, wie muss ein Ambiente gestaltet sein, in dem Menschen kreativ sein können? Das kann kein normales Office sein, das kann nicht ein normales Büromöbel sein, an dem ich da sitze. Und wir hatten schon die ersten Probleme, überhaupt Möbel zu finden, an denen 5 oder 6 Leute im Team zusammenarbeiten können. Ja? Weil sie finden dann Konferenztische und sie finden vielleicht ein paar Bartische und so, aber wir haben auf den Erfahrungen aufgebaut, die in Stanford die Kollegen gemacht haben. Die haben nämlich erst im Sitzen angefangen, in der Sitzkonstellation, also, und haben rausgekriegt, die Teams arbeiten viel besser zusammen, wenn die im Stehen arbeiten, wie wir das jetzt gerade tun hier. Haben wir auch rausgefunden, ja. Ja, dann haben die ausprobiert, sind es 2, 3, 4, 5 oder 6 oder 7, die gut zusammenarbeiten, und haben festgestellt, im studentischen Kontext sind es 4 bis 6, ja, als optimale Größe. Und wir haben erst gar nicht rumexperimentiert, sondern haben gesagt, okay, wir bauen darauf auf den Erfahrungen von Stanford und fangen erst gar nicht im Sitzen an, sondern schon im Stehen, aber haben dann Möbel gesucht und haben keine gefunden. Ja, haben gesagt, kann doch nicht sein, dass für diese Art von Gruppengröße keine Stehmöbel gibt, aber es gab es ja einfach nicht, also mussten wir die bauen. Und die Stanford-Kollegen haben die mit IKEA-Möbeln geprototyped, ja, die haben einfach verschiedene Etagen aufeinander gesetzt von Möbeln. Und wir haben die dann gemeinsam mit einer Berliner Company, mit System 180, haben uns das angeschaut und haben gesagt, okay, wir bauen die nächste Generation. Die nächste Generation der D-School-Möbel, die steht jetzt bei uns. Und die ist halt optimiert für 5 bis 6 Leute. Das sind Arbeitstische, umgeben von Whiteboards. Wichtig auch, alles auf Rollen, alles bewegbar. Das heißt, wir können ganz schnell Tische zusammenschieben, aus einer Konstellation eine größere machen. Aus einer Arbeitskonstellation auch eine Ausstellungskonstellation machen. Das geht alles in Windeseile innerhalb von ein paar Minuten. Und das ganz Wichtige ist auch, diese Whiteboards, dadurch, dass die eine bestimmte Größe haben und auch Rollen sind, dienen die dazu, dass unsere Studenten ganz schnell das, was sie machen, präsentieren können. Die ziehen das einfach in den Presentation Space, in den sogenannten. Also die würden quasi da hinten und hier arbeiten, hier in der Mitte wäre der Presentation Space, und die ziehen einfach in ein paar Sekunden, ziehen sie ihre Whiteboards hier rüber, machen 5 Minuten Präsentation, schieben es wieder zurück, dann kriegen hier das Feedback von allen, und so geht es ganz schnell. Und das optimieren wir auch ständig weiter. Also diese drei Kernelemente, gemischte Teams, Design Thinking Prozess, also denken und arbeiten wie ein Designer, und der spezielle Space. Die Amerikaner nennen es Place, the Process and the People, PPP sozusagen. Und, vielleicht dieser Nachdruck auf Design. Was macht das Besondere des Designers an der Stelle aus? Wir denken natürlich an Industriedesign oder so etwas. Was ist es, dieser Bezug zur Praxis? Ist es der Bezug, dass man immer praktisch auf praktische Lösungen denkt? Warum ist es Design Thinking? Es gibt ja viele Methoden, Ideen auszuarbeiten. Wie kommt dieser Nachdruck zustande? Ja, der wesentliche Fokus liegt nicht so sehr darauf, dass wir sagen, wir können etwas ganz toll machen. Also wir sind auch, wir werden ganz schnell falsch verortet, in Deutschland speziell. In den USA ist dieser Designbegriff auch ist einfach breiter. In Deutschland werden wir sofort, ach, ihr seid die Leute, die schönen Websites für die SAP-Seiten machen. Ja, nein, sind wir definitiv nicht, sondern wir gucken uns, also was für uns wichtig ist, ist der Bezug zum Menschen, den jeder Designer hat. Also dieses Bezogensein auf menschliche Dimensionen zum Beispiel, ja, und sich dessen immer bewusst sein. Und auch dieses, ich schaue mir nicht in erster Linie die Technik an, ja, und auch nicht in erster Linie ein Businessmodell, sondern immer in erster Linie, und das ist der Fokus, den wir auch versuchen, unseren Studenten zu vermitteln, in erster Linie die Wünschbarkeit, die ich bei Menschen feststelle. Also was wünscht sich ein Mensch, wie ein Produkt sich anfühlen soll oder wie ein Service gestaltet sein soll, sodass ich den gut finde als Mensch, als Nutzer, kann man auch sagen. Ja, aber das ist, finde ich, zu eng. Also wir versuchen das breiter zu fassen. Und das macht eigentlich jeder gute Designer, der einen Stuhl designt, der geht nicht rein nur von der Technik ran, sondern der guckt sich auch an, wie ist ein Mensch gebaut und wie fühlt er sich auf diesem Teil auch wohl. Ja. Und das prägt, glaube ich, ganz, ganz viel. Wir versuchen das eben auch den Medizinern und den Soziologen und den Business-Studenten bei uns beizubringen, die überhaupt nicht so ticken. Ja. Also die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen und auch eine ganz andere Schubkraft mitkriegen aus ihrem Studium. Das erklärt ja auch den Wunsch nach Interdisziplinarität, weil ja, die normalerweise die Disziplin immer entlang ihrer disziplinären Logik denken und nicht entlang von Problemen. Ja. Wir haben so damals schon als Studenten einen Satz gelernt, Probleme halten sich nicht an Fachgrenzen. Also man muss über seine Disziplin hinaussehen. Aber diesen Begriff Design, ich kenne diese Diskussion, wir nennen das ja hier auch Entrepreneurial Design, und es ist immer sofort das Missverständnis, weil in Deutschland der Begriff Design irgendwie Gestaltung von Produkten zu tun. Ja. Also das ist dieser Nachdruck auf Design, weil man automatisch sozusagen für die praktische Verwendung und für die Menschen mitdenkt. Ja. Nun gibt es ja viele Formen von so kreativem Arbeiten. Es gibt riesige Bücher, die alle sich irgendwelche Methoden ausgedacht haben. Es gibt viele Begriffe dazu. Ich will mal eine nennen, Zukunftswerkstatt, Robert Jung. Das war ja auch der Ansatz, von den Problemen ausgehen, nicht von den Disziplinen, natürlich interdisziplinär zusammensetzen und sich Probleme holen, gesellschaftliche Probleme, wie sie mit den Behinderten. Und nur hat er es nicht für Entrepreneurship gemacht, sondern für Bürgerinitiativen. Ja. Aber ich sage immer, wenn man bei Robert Jung Bürgerinitiative mit Entrepreneurship ersetzt, hat man eigentlich ein fantastisches Konzept für so Go for a Cause, also Social Entrepreneurship oder Citizen Entrepreneurship oder so etwas. Wo ist der Unterschied? Wo würden Sie sagen, geht das über Robert Jung hinaus? Das waren ja auch engagierte Leute, nicht als Studiengang, aber als Bürgerinitiativen. Es hat funktioniert. Also ich denke so von 1980 bis 1995 gab es ununterbrochen Zukunftswerkstätten. Es war nicht so, dass man daraus so unmittelbar was gründen konnte. Das war eher so die Schwäche. Das blieb immer bei solchen Feststellungen, was alles falsch ist, was man besser machen müsste. Und dann war der Wunsch an die Politik, an die Wirtschaft hat man schon gar nicht geglaubt, aber der Wunsch an die Politik, und wenn dann die Grüne Partei einflussreich ist, dass das umgesetzt wird. Wir glauben ja, ich glaube, wir glauben beide nicht so an die Politik, sondern dass man es selber unternehmerisch umsetzen muss. Wo ist der Unterschied? Wo ist bei Ihnen die unternehmerische Umsetzung? Also ich glaube, der große Unterschied zu den Werkstätten ist tatsächlich dieser Moment des Prototyping, was wir machen. Also dass wir tatsächlich sagen, also zum einen haben wir den Begriff erweitert, wir haben das Prototyping, darunter versteht man ja auch im gängigen Sprachgebrauch das Modell, das Tonmodell des Autos der nächsten Generation. Ja. Und wir sagen eben, das kann es auch, das kann sein, aber es geht vielmehr darum, dass man die Idee, die man realisieren will, die man gut findet, dass man die möglichst schnell anfassbar macht und auch möglichst billig. Also so, dass man ganz schnell Feedback kriegt, weil in der Regel der der erste Wurf, den man gemacht hat, auch nicht der endgültig tolle ist. Ja. Also wir, das Scheitern ist, ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Momentum, was bei uns die Studenten lernen sollen. Ja. Also sie dürfen das, sie dürfen einfach scheitern. Ja. Fail early and often ist, steht bei uns an der Wand oben. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist aber was Studierende in ihrem normalen Studium gar nicht dürfen. Ja. Oder das ist auf jeden Fall nicht ein Teil des normalen Konzepts. Das dürfen die bei uns. Und dieses Scheitern kriegt man mit, indem man einen Prototypen jemandem zeigt und der sagt, tolle Idee, aber da müsste das und das noch anders sein. Ja. Und dann setzt man sich wieder hin und geht ran und verbessert das und macht die nächste Generation. Wir kommen jetzt auch nicht so weit. Unser Ziel ist es auch nicht, dass aus jedem Projekt eine Company entsteht, ja, sondern wir, also unser Ziel ist, dass die, unser Produkt sozusagen sind unsere Studenten, also dass die in dem einen Jahr, in dem sie bei uns sind, das ist ja auch, die machen das ja alle neben ihrem Studium, das kann sich ja jeder bewerben, der studiert, der im, zum Abschluss, also beim Abschluss seines Masters oder seines Diploms oder seiner Doktorarbeit ist, also quasi aus dem ganzen Hochschul-, Vorlesungs- und Seminarbetrieb draußen. Das heißt, die Studenten sind aber alle, die haben alle was zu tun auch nebenbei, sind dann 2 Tage die Woche bei uns und können sich dann mit großer Intensität mit diesen Projekten beschäftigen. Manchmal führt das dazu, dass Teams entstehen und dass Ideen entstehen, die dazu führen, dass die Studenten sagen, das wollen wir jetzt weiter verfolgen. Das hatten wir zwar nie als Unterrichtsgegenstand, das war bei uns nie, das war nie im Studium vorgesehen, oder es ist jetzt plötzlich ein völlig anderes Thema, wie zum Beispiel geistig Behinderte im öffentlichen Raum, aber wenn dann eine tolle Idee entstanden ist, kann es durchaus sein, dass ein Team dann weitermacht. Ja. Und ich glaube, das Momentum ist diese Greifbarkeit von der Idee, dass man nicht nur über eine Idee spricht, die vielleicht irgendwo in einem Buch oder im Aufsatz kondensieren lässt, sondern dass man die wirklich fassbar kriegt. Und das ganze Studium bei uns, das ganze Jahr, ist sehr praxisorientiert. Wir haben zwar auch die Bücher, die Innovationsbücher im Regal stehen, es wird auch rege gelesen, aber das ist nicht das, was wir Studenten vermitteln. Die kriegen vielleicht mal eine Leseliste mit, aber die erste Stunde ist schon ein erstes Projekt. Ja, die kommen zu uns, kriegen eine kleine, kurze Einführung und dann machen wir schon das erste einstündige Projekt, wo die Studenten quasi diese 6 Schritte im Schnelldurchlauf einmal durchlaufen und mal einen Prozess machen und sich mal einlassen auf eine Fragestellung, ein Interview machen mit jemandem und kleinen Prototypen entwickeln, und das ist das Erste, was wir treiben. Und dann kommt das nächste 3-stündige Projekt, dann kommt ein Eintagesprojekt, dann kommt ein Einwochenprojekt, 3 Wochen, 6-Wochen-Projekt, dann ist das erste Semester vorbei. Zwischendurch kleine Input-Lectures, aber wichtig ist diese Erfahrung, die Studenten machen. Also lernen, Probleme anzugehen, ja. Wie man Probleme versteht, ja. Und wie man möglicherweise zu neuen Lösungen kommt. Richtig. Wenn Sie sagen, fail early and often, das fail early würde ich voll unterstreichen, möglichst ja. Den Bruch, bevor man gegründet hat. Wenn man gegründet hat, ist viel Geld involviert und viel Arbeitskraft und so. Mhm. Solange man es im Kopf bewegt oder als Prototyp, ist nicht so viel verloren, und da kann man viel dran lernen. Aber das oft gefällt Ihnen nicht. Ja. Das oft gefällt mir nicht so gut, ja. Weil ich es auf die Zeit nach der Gründung normalerweise beziehe. Und dann heißt es in den USA, also 2, 3, 4 Mal, und umso besser ist der Mensch. Wir wissen, in Europa ist es nicht ganz so. Ich glaube, in den USA ist es auch nicht wirklich so, wie es da immer dargestellt wird. Mhm. Aber wenn man sagt, fail early and often, bevor du gegründet hast und bevor du sozusagen deine Mittel riskierst, so riskiert man den Kopf, ja. Ein bisschen Zeit, ja. Und es hat einen Unterhaltungswert und man lernt eine Menge dabei. Mhm. Wenn man natürlich 1 Million dann reingesetzt hat und Bankkredite hat und seine Bekannten und Freunde und 2 Jahre arbeitet oder 5 Jahre und dann bankrott geht, das finde ich problematisch. Aber in dieser Vorgründungsphase, wie das heute neudeutsch heißt, in dieser Vorgründungsphase zu fehlen, das macht Sinn. Genau, das macht so Sinn. Ist es aber auch gemeint, ja. Ja, dass wir sagen, also bevor wirklich viel Geld ausgegeben wird, darf ich ruhig 10 Mal daneben gelegen haben. Ja, den Proof of Concept suchen und erst dann richtig investieren und ins Risiko gehen. Aber es steckt aber auch dahinter eben dieses Bewusstsein, glaube ich, da sind wir in Deutschland ja auch wirklich sehr stark geprägt durch dieses unglaubliche durch den unglaublichen Erfolgsdruck. Also in den USA ist es ja jemand, der im Silicon Valley eine Company gegründet hat, und damit einen Fehler gemacht hat und pleite ging, der hat kein Stigma, der ist nicht stigmatisiert, sondern der hat dann, das ist eine Erfahrung, ja. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Bei uns ist es eher negativ. Ja. Nur, ich glaube, hat sich auch einiges geändert jetzt, spätestens seit der Dotcom-Krise, wo es einige gute Leute erwischt hat. Aber ich glaube, wir halten es nach wie vor noch für zu wichtig, dass man nicht scheitern darf. Ja. Sagen Sie, normalerweise heißt es ja, oder wir würden so darstellen, Idee, eine Anfangsidee, und dann arbeitet man, um daraus ein Konzept zu machen. In Ihrem Fall diese Idee, man müsste eigentlich was für geistig Behinderte tun, und dann entsteht ein Konzept, und jetzt ist das Konzept da, vielleicht der Prototyp, aber das Umsetzen ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das ist ja nicht unbedingt, dass die Erfinder oder die Entwickler auch die guten Entrepreneurs sind. Ich sage immer, ein guter Entrepreneur ist mehr ein Trüffelschwein. Der ist nicht so sehr der Erfinder, auch nicht so sehr der Planer und Gestalter, sondern ist der mit der Intuition, der Nase und vielleicht auch dem Durchsetzungsvermögen und dem Netzwerk und vielleicht auch dem Führungstalent und dem Durchhaltevermögen. Aber man kann eine Menge Dinge sagen, was diese erfolgreichen Entrepreneurs ausmacht. Aber es ist vor allem auch ein Stück Trüffelschwein. Ja. Das kommt nicht vor, oder kommt das irgendwo vor? Ein bisschen. Also diese Trüffelschwein-Funktion, die kommt natürlich innerhalb der Projekte vor und vor allen Dingen in den kurzen Projekten, ja? weil wir da auch die Themenfindung offen lassen, ja? Und den Studenten sagen, es gibt zwar ein Oberthema, aber ihr könnt unter dem Oberthema nochmal Subthemen finden. Und das ist dann die Trüffelschwein-Aktivität sozusagen. Also jetzt zu schauen, eben, was ist jetzt gerade was. Also das Trüffelschwein, was so ein bisschen gräbt und genau, unter der Oberfläche. Dann was Tolles findet. Ja. Aber wir brauchen aber auch genau dieses Gefühl auch bei der Lösung der Probleme. Also wir brauchen diesen Impetus, irgendwo zu graben und zu gucken, wo ist da das richtig Gute. Das brauchen wir auch bei der Lösung von diesen Problemen. Für geistig Behinderte zum Beispiel, oder wir machen jetzt gerade, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie kann man am Flughafen die Sicherheitskontrollen, also den Sicherheitsstandard beibehalten und gleichzeitig die Erfahrung bei der Abfertigung verbessern. Also wie kann man dieses Gefühl, wie kann man das alles optimieren im Sinne des Menschen, im Sinne des Passagiers. Ja. Und da muss man auch tief graben und gucken und schauen, irgendwo. Wo gibt es da mögliche Lösungen? Ja? Und eben nicht nur beim Fragen nach den, also beim Schauen auf die Menschen, also beim Interview mit den Passagieren, sondern dann natürlich auch zu gucken, eben welche Technologie ist verfügbar, in verschiedensten Bereichen, irgendwo reinschauen, in Bereiche, in die vielleicht noch keiner geguckt hat, der aus der Luftfahrt, der die Expertise hat. Ja? Und dann zu schauen, das können wir doch vielleicht da nutzen. Und da kommen uns natürlich die vielen, vielen verschiedenen Disziplinen zugute. Ne? Da kommt dann plötzlich ein Medizinstudent auf eine ganz andere Idee, als der Maschinenbauer für den Luftfahrtindustrie einfach das Berufsziel ist. Ja. Ja. Sie setzen ja einen großen Nachdruck auf das Wort Team. Also es wird alles in Teams gemacht. Nur Team, ein positiver Begriff, und alle wollen im Team arbeiten. Allein zu arbeiten ist für die meisten, für mich, sehr erstrebenswert. Und wenn man dann eine Weile dabei ist, sieht man, Team ist eine Geschichte, die kann gut gehen, die geht aber auch oft schlecht. Also wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn Teams in der Richtung miteinander konkurrieren, also in welche Richtung soll die Unternehmensgründung gehen, dann fällt das bald auseinander. Und es ist sogar gut, wenn es bald auseinanderfällt, weil es mit mehr Schäden und Verletzungen passiert, wenn es nach der Gründung oder wenn dann schon ein bisschen was aufgebaut ist. So unser Erfahrungsstand momentan, würde ich so ausdrücken, Teams funktionieren gut, wenn es einen Lead-Entrepreneur gibt, der so für die Richtung, so wie der Bundeskanzler, und dann gibt es so Bereiche, Rechnungswesen, wenn sich da jemand professionell darum kümmert, ist da sehr gut. Der wird nicht mit dem Lead-Entrepreneur konkurrieren, oder jemand sagt, Marketing ist mein Ding, oder technische Entwicklung. Teams konkurrieren gut, wenn sie sehr arbeitsteilig sind und nicht dem anderen auf die Füße treten oder nur dort auf die Füße treten, wo man sich auf die Füße treten muss, nämlich wo es darum geht, was hat jetzt mehr Gewicht, das Rechnungswesen oder die Richtung, oder das Marketing. Da streitet man dann, aber das ist ein fruchtbarer Streit, der muss auch geführt werden. Dagegen, wenn sie miteinander konkurrieren, was ist das bessere Marketing? Ich habe das beste Marketing und er hat was, was völlig falsch und in die Irre führt, dann ist das eher konfliktgeladen und meistens nicht mehr sehr fruchtbar. Was ist Ihre Erfahrung? Also erstmal meine Erfahrung ist, nachdem ich jetzt erlebt habe, was die Kollegen in Stanford machen, was wir jetzt hier seit 3 Jahren machen, mit mittlerweile über 80 Absolventen, das ist noch eine kleine Zahl, aber es sind eben schon Menschen, die Erfahrung haben, die in vielen, vielen verschiedenen Hochschulen studiert haben und die bei uns ein Jahr verbracht haben, die durch die Bank fast alle sagen, dieses Jahr war für sie wichtiger als die ganzen 4, 5 Jahre, die sie in anderen Hochschulen verbracht haben. Und zwar in Bezug auf die Findung von relevanten Themen, also mit denen sie sich später mal in ihrem Berufsleben beschäftigen wollen, aber auch, und ganz, das ist ganz wichtig, in Bezug auf das Finden von Menschen, auf die, in Bezug auf das Zusammenarbeiten und das Zusammenarbeiten können. Und ich würde mal die grüne Behauptung aufstellen, dass der ganze Hochschulapparat zum großen Teil darauf fokussiert ist, auf die Individualleistung und dass dieses Zusammenspielen von Team einfach eine viel zu kleine Rolle spielt, als dass wir da nachher keine Probleme haben könnten. Also die Probleme, die Sie schildern, die sehe ich ja auch. Könnten auch dann, so, ja. Und wenn im Studium, also wenn wir viel stärker diese Art von Quervernetzung propagieren würden und nutzen würden, dann glaube ich, wäre die Chance, dass nachher daraus Entrepreneurship entsteht und Companies entstehen, die auch funktionieren, die als Gruppe, also Sie sagen, die Teamfähigkeit wird gelernt. Die Teamfähigkeit, die wird jetzt ja gelernt in den Hochschulen, dadurch, dass man vielleicht im Sportverein irgendwo ist oder also nebenbei irgendwas macht. Oder, ja. Aber es ist nicht ein normaler Bestandteil. Ja. Und dann würden Sie sagen, in der Konsequenz heißt das, man muss nicht unbedingt so arbeitsteilig sein, sondern Teams können auch anders funktionieren. Wäre das die Konsequenz? Also, wir sagen ja ganz klar, und das, den Luxus gönnen wir uns einfach, im akademischen Bereich können wir das machen, wir sagen, es muss keine spezielle Konstellation geben. Bei einem 5er-6er-Team sagen wir nicht, es muss jetzt ein Betriebswirt und ein Maschinenbauer und ein Informatiker und ein Marketing-Experte müssen das nicht sein, sondern es können einfach Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen sein, die dann diese Rollen spielen und übernehmen, aber die denken auch erstmal gar nicht in diesen Rollen, sondern die denken problemorientiert, lösungsorientiert. Also schauen sich das Problem an und kommen dann beim Entwickeln, beim Weiter daran arbeiten, dann kommen wir natürlich zwangsläufig dahin, zu sagen, wer macht jetzt das, also wer macht die Präsentation, wer macht das Konzept dafür. Und es entsteht aber doch sehr, sehr vieles noch gemeinsam durch dieses Trainieren, Trainieren, Trainieren im Team, in immer wieder neuen Konstellationen, an immer wieder neuen Themen zu arbeiten und richtig zu arbeiten, mit einer Lösung zu kommen, in einer bestimmten Zeit, sind die nach einem halben Jahr, sind die Studenten so konditioniert, dass sie viele, viele Rollen spielen können. Ja? Und die natürlich nicht perfekt, ja? Die sind ja nicht die Profis, aber sie haben kapiert, wie die anderen ticken und die haben kapiert, was wichtig ist, um da weiterzukommen. Es hört sich so an, als sei Teamfähigkeit in dem Prozess von Problemanalyse und zur Problemfindung, Bearbeitung bis hin zur Lösung und Prototyp vielleicht was anderes als Team nach der Gründung, wo es darum geht, Kunden, Cashflow, solche Sachen, Wachstum, Management, Absprachen treffen, Kluge und Controlling, ja. Das könnte ja sein, dass das andere Anforderungen sind und auch andere sind's, Teams verlangen. Sind es, ganz klar. Aber ich glaube ganz sicher, wenn eine Gruppe von Studenten, die jetzt bei uns durchgelaufen ist, und wenn man die vergleicht mit einer Gruppe, die das nicht gemacht hat, ja, also die nicht durch die Disco gelaufen ist und ein Jahr an x verschiedenen Projekten gearbeitet, wenn man die nebeneinander stellt, und wir haben diverse Versuche gemacht auch schon, wir werden begleitet von einem wissenschaftlichen Programm, auch zwischen Stanford und Potsdam, die sich genau das angucken gerade. Das schneiden Sie besser ab, das glaube ich sofort. Da schneidet dieses das Design Thinking Team insofern besser ab, als als man im Nachklapp auch anders an Probleme rangeht. Natürlich gibt es weiterhin Probleme und man muss bestimmte Arbeitsprozesse und Kooperationsprozesse innerhalb des Teams auch koordinieren. Aber die Art und Weise, wie man dann rangeht, ist die Art, wie die Studenten das gelernt haben. Wie sie gelernt haben, mit anderen Problemen auch umzugehen, so packen sie dann auch die eigenen Probleme an. Und das ist etwas, was mich auch erstaunt hat, dass sie selber das von sich aus so sagen. Und wir haben das für uns auch, also für das Staff, wir haben eine ganze Weile gebraucht, bis ich mit meinen Mitarbeitern kapiert habe, dass wir besser miteinander klarkommen, wenn wir uns als Team sehen und auch nach den Prinzipien arbeiten, die wir unseren Studenten vermitteln. Fail early and often gehört da auch dazu, aber eben auch im Team gemeinsam an Probleme ranzugehen. Nicht mit einer Tagesordnung zum Beispiel in eine Sitzung zu gehen, sondern und auch nicht alles im Plenum zu machen, sondern uns mit den Mitarbeitern auch mal in kleine Arbeitsgruppen aufzuteilen, die an demselben Problem arbeiten, für eine Viertelstunde das dann zusammentragen wieder, sich gegenseitig vorstellen. Und das ist viel effizienter, als wenn es ein Einzelner vorbereitet und danach der Gruppe präsentiert und dann Feedback kriegt. Mussten wir aber erstmal lernen. Wir mussten das selber durch die Reflexion, also durch das Zuschauen bei den Studenten und zu gucken, das funktioniert sehr gut, warum machen wir das selber nicht? Warum nutzen wir selber nicht unsere Tische, die wir designt haben, für unsere eigenen Arbeitsprozesse, machen wir jetzt. Ja. Hat aber ein Jahr gedauert, bis wir uns selber umgepolt hatten, umgeschaltet hatten. Und ich glaube, es läuft einfach, wir sind einfach viel zu wenig trainiert, miteinander zu arbeiten. Wir sind stark trainiert, gegeneinander zu arbeiten. Ja. Und besser zu sein als die anderen. Aber zu begreifen, dass ich in der Teamkonstellation viel effizienter sein kann und dann auch als Team den Mehrwert auch gemeinsam genießen kann, das sind wir nicht trainiert. Ja, das, der ganze Apparat läuft anders. Ja. Nochmal von einem anderen Blickpunkt auf Ihre Arbeit geguckt. Erik von Hippel, MIT, berühmt mit diesem Media Lab, aber Erik von Hippel so als bisschen Innovationspapst, habe ich gelernt, ist wichtig zu unterscheiden Formalität und Informalität. Und er sagt, nach seiner Erfahrung, der ist auch schon eine Weile dabei, Informality ist das Zauberwort. Und er bringt es auf den Begriff Kaffeemaschine. Man nicht bei den Konferenzen, das ist so mehr mit den Federn schlagen, das muss auch sein und so. Aber die innovative Arbeit passiert im informellen Bereich und so an der Kaffeemaschine, du, ich habe da ein Problem, ich komme da nicht weiter. Kennst du da jemanden, hast du mal was zu gelesen? Da sag ich nicht, aber ruf den mal an und sag dem und so. Also die, so dann ein informelles Netzwerk, wo man tatsächlich weiterkommt. Ja. An dieses hat sich mir eingeprägt und wenn man sein Büro sah, da waren so Schlafsäcke und irgendwelche Prototypen von irgendwas, also sah so ein bisschen aus wie so ein Vorstadtbahnhof und ist ja ein berühmter Professor und irgendwie dachte man, na, geht ein bisschen locker zu. Und ich erinnere mich, er sagte, wir haben da einen dabei, wir wissen gar nicht, wer das ist, es kann auch sein, dass ein Penner von der Straße ist und dass der da so hier mitschläft, aber wir haben das Gefühl, der ist hinter was her. Und dann finden wir, soll er hier mitmachen. Wir haben das Gefühl, er ist in der Wasser. Aber wenn sich herausstellt, ist ein Penner von der Straße, wird es uns nicht wundern. Aber er sagt, wenn sich morgen herausstellt, der kriegt den Nobelpreis, wird es mich auch nicht wundern. Also diese enorme Offenheit, wir sind ja in Deutschland, hat er ein Zertifikat und darf der überhaupt hier kommen, dann hat er jetzt die Stufe 3 und nicht die. So. Und das, diese radikale Offenheit, und es kam ja was bei heraus, und das ist ja ein bekannter Mann. Wenn Sie Ihre Arbeit mal unter dem Gesichtspunkt formelle Prozesse, informelle Prozesse. Sie geben ja Prozesse vor, 6 Stufen, also 6 Stufen und haben bestimmte Konzepte, wie Sie da rangehen, wie Sie die Fragen stellen, das könnte man ja sagen, ist ein formalisierter Prozess. Wo ist die Informalität oder sagen Sie, nee, der Hippel soll für seine Sachen sprechen, bei uns ist das anders. Nein, das ist schon sehr nah bei dem, wie wir denken und ticken auch. Ja. Wir haben zwar diesen 6-stufigen Prozess, ja, in dem man iterativ mehrere Male durchlaufen muss, also nicht nur einmal sagen, jetzt sind wir, laufen wir die 6 Schritte durch und dann sind wir am Ziel, sondern wir wissen ganz klar, der erste Durchlauf funktioniert nicht wirklich. Aber wenn Sie bei uns reinkommen, dann ist alles alles, was sie da erleben, ist nicht dominiert eben durch... Durch fixe Strukturen, durch, das ist flexibel, diese alles Rollen. Ist, alles ist beweglich, ja. Das muss man aber auch erstmal kapieren, alles ist, weil also steht natürlich ja. erstmal rum, bei der ersten Präsentation kriegt man mit, aha, das ist alles beweglich, oder wenn man sich auf die Couch setzt, kriegt man mit, aha, die Couch hat auch Rollen und die rutscht dann gleich weg und dann muss man halt aufpassen, dass man sich nicht aufs Kreuz legt. Und, aber weil eben alles flexibel ist und wir haben rote Couches, wir haben genau diese Kaffeesituation, ganz wichtig, wir nennen das die Lounge, wo die Studenten sich morgens treffen, Kaffee trinken, Tee trinken und auch zwischendurch in den Pausen hingehen und reden können. Und natürlich entstehen da auch eine ganze Reihe von tollen Ideen. Gerade in der Kaffeepause mal kurz rausgehen, eine rauchen, wieder rein und da passiert was. Aber in diesem Feld auch dazwischen, also zwischen diesem strengen Arbeiten, also die meisten, die bei uns reinkommen, die sagen, ach, sieht ja aus wie im Kindergarten meiner Tochter. Ja? Und das finde ich aber schon völlig richtig, wenn man reinkommt und das Gefühl hat, ich habe genau diesen Freiraum, den wir unseren Kindern ja gönnen, ja. glücklicherweise, den wir uns aber als Erwachsene nicht mehr gönnen. Ja. Und diesen Freiraum, den haben wir dann geschaffen. Das meine ich eben mit diesem dritten Punkt, dem Ambiente, dass es wichtig ist, eben nicht nur diese Arbeitskojen, wo man streng arbeitet, sondern die Mischung. Ich habe eine Situation, in der ich gerne diese Schritte durchlaufe, in der ich mich aber auch gerne mal ein bisschen zurücklehne. Aber ich bin fest eingebunden in einen Taktplan. Wir haben ja unsere 40 Studenten, die in einem Bereich arbeiten, aufgeteilt in diese Teams. Die takten wir so, dass sie in ihren unterschiedlichen Projekten immer zur selben Zeit die Präsentationen machen. Das heißt, keiner hat eine Stunde länger Zeit oder einen Tag länger Zeit, an irgendwas zu arbeiten, sondern alle haben die gleiche Portion Zeit, an extrem unterschiedlichen Themen zu arbeiten. Und das führt in der Anfangsphase zu einem enormen Druck bei den Studenten, die dann auch sagen, das geht doch gar nicht, das ist ein ganz anderes Thema hier und ich brauche da viel mehr Zeit. Aber wir kriegen ganz schnell mit, es geht doch. Ja, wenn ich in der Gruppe konzentriert arbeite, nutze die Zeit und ich sehe, dass die anderen das auch hinkriegen, das entsteht dann so eine Art Konkurrenzdruck, den wir gar nicht erzeugen müssen, sondern einfach dadurch, dass sie sich gegenseitig sehen und sehen, aha, die anderen schaffen es, wir müssen es eigentlich auch schaffen, kommen die auch weiter. Und dadurch, also wir haben eine sehr strikte Taktung und das wäre das Formalisierte, aber wir haben andererseits auch eben diesen Freiraum, in dem man sich bewegen kann. Wir haben diese Lego-Klötze und den Knetgummi und die Bücher und die Geräte, mit denen man rumspielen kann und das macht's aus. Also genau dieser Laborcharakter, diese Mischung aus, ich will was erreichen, habe eine strengen Zeitplan, aber ich habe auch gleichzeitig die Möglichkeit, auch mal völlig relaxed dran zu gehen. Vielleicht zum Schluss noch mal so eine Frage Richtung Entrepreneurship. Ich verstehe Ihre Arbeit so, es geht um Problemlösung. Und es geht um Problemlösung, die nicht fachdisziplinär eng von Experten, sondern raus, out of the box und Versuch, aus dem breiten Spektrum heraus neue Problemlösungen zu entwickeln. Mhm. Ist das der erste Teil von Entrepreneurship? Jetzt reduzieren wir es mal nicht auf Gründen. Es kann ja auch kann ja in anderen Bereichen, es können Anstöße in der Politik sein oder so. Aber ist auch irgendwo, man muss ja immer ein Stück weit auch ökonomisch denken. Wer ist der Träger dann dieser Innovation? Oder wie kann man diese Innovation ökonomisch unterfüttern, aus dem Staatshaushalt oder aus privater Initiative? Gibt es da Richtungen oder sagen Sie, nee, unsere Aufgabe ist es, erstmal diese Problemanalyse, Problemlösung zu perfektionieren oder jedenfalls ein gutes Verfahren anzubieten. Nee, also wir wollen schon Impact haben. Also es geht uns schon darum, es ist schon eine weitere tolle Erfahrung für die Studenten, wenn sie merken, dass die Idee, die sie entwickelt haben, nicht einfach irgendwo im akademischen Sektor verdunstet, sondern dass sie auf fruchtbaren Boden fällt. Und ich habe jetzt bisher hauptsächlich über das erste Semester gesprochen, im zweiten Semester machen wir ein einziges großes Projekt oder macht jedes Team, wir haben 8 Teams, jedes Team macht ein großes Projekt über 12 Wochen, also das ganze Semester lang, mit einem externen Partner. Und die externen Partner und auch die Probleme, die suchen wir vorher aus. Also wir sind quasi die Trüffelschweine, meine Kollegen und ich sind unterwegs und reden mit großen Unternehmen, mit mittelständischen, mit Start-ups, mit Non-Governmental Organizations, mit Regierungsorganisationen, mit schauen, dass wir ein möglichst breites Spektrum kriegen an Unternehmen oder an Institutionen und damit auch gleichzeitig ein breites Themenspektrum und haben dann 8 verschiedene Projekte. Die zeigen wir diese Woche Freitag, ist die Abschlussveranstaltung und da werden die präsentiert den Projektpartnern, den Kommilitonen natürlich im Hochschulsektor und geladenen Gästen und das ist das Moment, wo wir tatsächlich was entwickeln können, was dann auf fruchtbaren Boden fällt. Ja. Weil die Unternehmen natürlich kommen mit Fragestellungen. Wir haben die Metro AG zum Beispiel jetzt im dritten Jahr als Partner, wo wir uns dann jeweils immer mit einem neuen Einzelhandelsthema beschäftigen. Und diesmal haben wir uns mit dem Thema Großhandel beschäftigt, wie man da eine andere Einkaufserfahrung machen kann für Leute, die permanent, also für die Einkaufen ein Daily Business ist sozusagen, wie kriegt man das besser hin, ja, attraktiver für diese Menschen. Oder mit der Telekom sind wir jetzt auch im dritten Jahr im Projekt, immer wieder eine andere Division, immer wieder eine neue Aufgabe. Und unsere Studenten entwickeln dann 1, 2, manchmal 3 Lösungsvorschläge, Ideen, die dann wiederum in den Innovationsfluss des Unternehmens zurückgespiegelt werden quasi. Das wird sehr eng gemeinsam entwickelt. Es ist nicht so, dass wir am Anfang die Aufgabe kriegen und dann nach 12 Wochen etwas abliefern, sondern es gibt zwischendrin mehrere Rückkopplungstermine, mehrere Präsentationstermine, wo das Unternehmen auch da ist und Feedback geben kann. Und das haben wir jetzt im dritten Jahr, praktizieren wir das und da merken wir ganz klar, das hat Einfluss. Da fallen die Ideen nicht nur irgendwie das Rost, sondern die fallen in der Regel auf fruchtbaren Boden und werden dann umgesetzt. Das dauert natürlich, je größer das Unternehmen, desto länger dauert das. Und wir versuchen das zu begleiten, auch zu sehen, eben wo kann man dann vielleicht nochmal ein Projekt nachlegen, dass an der Idee noch weitergearbeitet wird. Aber eben auch zu schauen, eben was wird realisiert und was nicht. Ja. Aber Impact, es ist nicht, also Entrepreneurship wäre dann so ein kleiner Strom vielleicht. Aber das wäre ein Teil des Impacts sozusagen, ja. Des möglichen Impacts. Es kann durchaus sein, das haben wir jetzt auch schon mehrmals erlebt, dass Themen, die mit großen Unternehmen entwickelt werden, dass die so spannend sind in der Lösungsfindung, dass das große Unternehmen sagt, ja, aber also finden wir gut, können wir aber jetzt nicht realisieren, wäre aber vielleicht nicht schlecht, wenn es da eine Company gäbe, die das extern macht. Ja. Und daraus können sich dann kleine Startups bauen. Die haben schon den ersten Kunden, ja, der ist quasi mit dem Projekt schon angeworben. Die sind schon bekannt im Unternehmen, die haben ein gutes Entree und daran arbeiten wir natürlich auch. Und die Kooperationspartner sind wer? Sind in erster Linie Unternehmen, große Unternehmen oder ist es auch die Politik oder Träger von Sozialarbeit? Was? Ja, wir machen jetzt ein Projekt zusammen mit Genesis Institut, wo wir den Vision Summit, den nächsten, vorbereiten. Und da ist die Studentengruppe dabei, sich zu überlegen, also ein Konzept zu überlegen, wie kann man das Thema Social Entrepreneurship Berlin anfassbar machen als einen Teil der Vision Summit Experience, der Besucher. Ja. Also wie kriegt man das, was hier ohnehin schon läuft, wie kriegt man das besser integriert in diese ganze Konferenz? Und da haben die sehr, sehr schöne Ideen entwickelt. Also da geht es gar nicht um Produkt, es geht auch nicht um Service, sondern da geht es darum, wie kriegt man eine Veranstaltung so umdesignt, so umgestaltet, dass sie das Potenzial der Region mitnutzt, ohne großen Aufwand zu betreiben. Es ist ja einfach da. Man muss nur die Kanäle herstellen, dass das reinfließt in die Konferenz. Sozusagen eine Konferenzproblemlösung. Ja. Wir haben jetzt unser erstes Projekt im Ausland auch. Das ist das zweite Non-Profit-Projekt, was wir dieses Jahr machen. Das machen wir mit SAP Research in Südafrika. Da sind wir in der Nähe von Pretoria. Da waren unsere Studenten auf dem Land und haben sich mit Shop-Owners, also mit kleinen ländlichen Kioskbesitzern quasi, kann man sagen, beschäftigt und deren Logistikproblematik besprochen und bearbeitet und versucht, Lösungen zu finden, die dafür sorgen, dass die Regale nicht immer leer sind. Die Leute wollen was einkaufen da, die haben aber die Logistik funktioniert nicht so, dass die Bedarfe befriedigt werden können. Jedenfalls in dieser Region ist das so. Und da ist die Studentengruppe unterwegs und wird am Freitag dann Lösungen präsentieren, die dann wiederum über SAP Research hoffentlich fruchtbar werden in Südafrika. Sie haben verhältnismäßig kleine Gruppen. Sie haben natürlich das Privileg gegenüber der klassischen Universität, dass Sie nicht 300 Leute als Professor haben, sondern relativ kleine Gruppen ohne hohe Betreuer. 80 Studenten. Und wie viel Personal, was die betreut? Wir haben jetzt 84 Studenten, wir haben knapp 30 Mitarbeiter im Teaching-Team und wir haben 10 im festen Team, also 10 feste Mitarbeiter und 30, das heißt aber, die sind nicht Fulltime da, sondern das sind alles Professoren und Assistenten, 15 Professoren, 14 Assistenten aus verschiedenen Hochschulen, denn die sind genauso eingeladen, also die Lehrenden aus den Hochschulen der Region, die sind genauso eingeladen wie die Studierenden, bei uns mitzumachen. Ja. Und das ist so, dass die Studierenden 2 Tage die Woche bei uns sind, die Lehrenden einen Tag sind die Studierenden zwar nicht unbetreut, aber dadurch, dass wir so viele haben, ist immer einer aus dem Teaching-Team da, der sich um ein Team kümmern kann. Das ist natürlich eine extrem günstige Betreuungsdichte, das stimmt. Ja. Aber das haben wir auch, da haben wir uns orientiert an den Verhältnissen in Stanford und dank Hasso Plattner, der nach wie vor von der Idee völlig überzeugt ist und der auch das forciert hier, dass wir wachsen können in Potsdam, nicht nur Stanford, sondern auch in Deutschland. Lässt sich das einfach realisieren. Aber es ist eben ein kostenloses Angebot für alle Studierenden in der Region. Ja. Und inzwischen manchen Hochschulen wählen Sie auch aus. Sie haben jetzt die Situation, dass sich viele Leute bewerben und Sie auch gut auswählen können. Ja, das hat sich relativ schnell weitergegeben. Ja. Die Möglichkeit, dass man hier auch kostengünstig oder kostenlos studieren kann. Also wir hatten uns fokussiert auf die Hochschulen der Region Berlin-Brandenburg im ersten Jahr und hatten da auch Studenten jetzt aus fast allen Hochschulen. Und wir haben jetzt die Studienplatzzahl ja verdoppelt, haben jetzt 80 Studenten. Und im zweiten Jahr hatten wir schon Bewerber aus ganz Deutschland, im dritten Jahr Bewerber aus ganz Europa. Und jetzt läuft gerade das vierte Jahr an. Die Bewerberfrist endet Ende Juli. Und der Blick in die Online-Bewerbung zeigt, dass jetzt Bewerber aus der ganzen Welt kommen. Das heißt, wir haben immer noch nicht massiv viele Bewerber, wie man sich vielleicht denken könnte. Also es liegt immer noch unter 1000, ja. Aber es werden mehr und es kommen vor allen Dingen Menschen jetzt aus der ganzen Welt, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Wir haben keinerlei Werbung geschaltet in Südamerika. Das geht alles übers Internet. Die Leute finden uns. Toll. Ganz großer Dank, dass Sie uns das so dargelegt haben. Ich glaube, jetzt haben wir beide erstmal so das Feld geschaffen für viele Fragen. Großer Dank an Professor Weinberg.